Byte FM. Es ist 22 Uhr. Willkommen zu Rock the Casper auf Byte FM in der nächsten Stunde mit Burkhard Rausch. Hello, this is Rausch calling. Yes, this is Rausch 235. Und die erste Musik kommt von einem Duo Infernale von Liam Gallagher und John Squire. Ein Song mit dem zweideutigen Titel Mars to Liverpool. Liam Gallagher und John Squire, Mars to Liverpool, eine wunderbare Kollaboration. Der ehemalige Oasis-Frontmann Liam Gallagher und der Songwriter, Gitarrist und Mitgründer der nicht weniger legendären Stone Roses. Aber die beiden kennen und respektieren sich schon seit längerem. 1996 zum Beispiel trat John Squire als Gast bei Oasis-Shows in Networth auf und 2022 unterstützte Squire wieder Gallagher solo musikalisch bei seinen Networth House-Concerts. Der erste Duo-Song Just Another Rainbow war in England schon sehr erfolgreich und jetzt legt das neue Traumpaar mit Mars to Liverpool nach. Mal schauen und hören, wie lange dieses gemeinsame Projekt hält. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich Liam mal in der Oasis Früh- und Anfangsphase kennenlernen durfte und da war er äußerst nett und höflich. Allerdings gab es da schon gewisse Frotzeleien mit seinem Bruder Noel, aber das habe ich als Show abgetan, war es aber wohl dann doch nicht. Ganz anders und auch wieder nicht scheint es dann in der Familie der Gebrüder Chris und Rich Robinson abzulaufen. Nach Jahrzehnten, die von Sex, Drogen, Streitereien, Trennungen und Scheidungen geprägt waren, lassen sie jetzt all dies hinter sich. Obwohl sie im Laufe der Jahre ein paar Differenzen hatten, sind sie jetzt zwei glückliche Bastarde, sagen sie selbst über sich, die zusammen komponieren und arbeiten bei den Black Crowes. The Black Crowes, Wanting and Waiting aus dem lange erwarteten neuen Studioalbum Happiness Bastard, das mit einer Veröffentlichungspause von 15 Jahren Mitte März erscheinen soll. Pünktlich zum 40. Geburtstag der Band, die 1984 in Atlanta in Georgia gegründet worden war. Aber nach wie vor kann man die Black Crowes als eine der vitalsten Rockbands ihrer Generation bezeichnen. Chris Robinson kommentiert das so: Happiness Bastards ist unser Liebesbrief an den Rock'n'Roll. Rich und ich schreiben und kreieren ständig Musik, das hat für uns nie aufgehört und das ist immer das, wo wir gemeinsam Harmonie finden. Diese Platte repräsentiert das, so Rich weiter. Dieses Album ist eine Fortsetzung unserer Geschichte als Band. Unsere jahrelange Erfahrung im Schreiben und Musizieren und im Touren durch die Welt ist in diesem Album vertreten. Wir wurden von einem der besten Produzenten im Geschäft, Jay Joyce, brillant geführt. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir zusammengestellt haben. Um das neue Album und ihr 40-Jähriges zu feiern, werden The Black Crowes in diesem Frühjahr Tourdaten in Nordamerika, Großbritannien und Europa absolvieren. Ende Mai, Anfang Juni sind sie auch für 3 Gigs in Deutschland, in Frankfurt am Main, Stuttgart und Berlin, dann dazu mehr. Hier in Rock the Casbah auf Byte FM folgen jetzt, wie sie selber sagen, ihre Brüder im Geiste aus dem kanadischen Toronto, The Commoners. Diese machen auch gar keinen Hehl daraus, dass sie den Sound der Robinson-Brüder quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Aber hier klingen auch die Rival Sons oder Blackberry Smoke durch. Mit der Veröffentlichung ihres dritten Albums Restless sind The Commoners auf dem besten Weg zu einem weiteren Erfolgsjahr. Die neue Platte erscheint in der zweiten Junihälfte und enthält 10 neue Tracks. Hier ist einer davon, The Way I Am. Back, get colder and colder. If I'm right. FM. Some people are just gonna hate you, no matter what you do. So don't waste your time trying to change their minds. Just be a better you. It took me years to learn this, more than I'd like to admit. But through my ups and downs, I figured one thing out. Don't take anyone's shit. Frank Turner, Do One aus dem kommenden Album Undefeated, dem mittlerweile 10., das für Anfang Mai angekündigt ist. Do One ist das letzte Lied, das er für dieses neue Album geschrieben habe, und es ist auch das erste Lied auf diesem Album sowie die erste Single. Es ist also eine Zusammenfassung dessen, was er mit diesem Album sagen möchte. Ein Album über Überleben und Widerstand, auch eines mit Spaß und Selbstironie. Do One zeigt, dass Turner auf Hochtouren läuft. Es handelt sich um eine äußerst eingängige Botschaft des Widerstandes. I'm still standing up and there's nothing you can do, das das Spektrum zwischen Powerpop und Pop-Punk abdeckt. Frank sagt dazu, es gibt keine Klischees über das schwierige 10. Album, also ist das in gewisser Weise eine befreiende Aussage. Aber gleichzeitig habe ich die Pflicht, das Schreiben und das Veröffentlichen eines 10. Albums zu rechtfertigen. Außerdem bin ich 42. Das ist kein sexy, rock'n'rolliges Alter, aber während meiner gesamten Karriere habe ich mich für Songwriter wie Lowden Wainwright oder The Hold Steady interessiert. Leute, die im Grunde über das Erwachsenwerden schreiben. Zur Veröffentlichung von Undefeated wird der erfolgreiche Brite, dessen letztes Album FTHC steht für Frank Turner Hardcore aus 2022, sein erstes englisches Nummer-1-Album war, auf eine ausgedehnte 50 States in 50 Days Tour durch Nordamerika gehen. Vorher stehen Konzerte in Europa an, zum Beispiel auch am 17. Mai, zwei davon in Hamburg, eins am Mittag als Matinee und eins am Abend, dann mehr dazu. Hier folgt ein weiterer Frank, noch einer aus England, Frank Carter und seine Begleitung The Rattlesnakes, Self-Love. Pain away as you do. Only you. Frank Carter and the Rattlesnake, Self Love, ein dritter Song aus dem neuen Album Dark Rainbow, das Ende dieser Woche erscheinen wird. Self Love folgt auf die kürzlich veröffentlichten Songs Brambles und Man of the Hour. Frank Carter erklärt weiter: Self Love ist ein Mantra, nach dem man leben sollte, um die Beziehung zu würdigen, die wirklich wichtig ist, die Beziehung, die man zu sich selbst hat. Es kann leicht passieren, dass man sich selbst vernachlässigt, während man seine Energie darauf verschwendet, die Liebe anderer Menschen zu gewinnen. Wenn du dich wirklich um dich selbst kümmerst, wird dir klar, dass du niemanden anderen brauchst, um glücklich zu sein. Und wenn du aufhörst, nach dem zu suchen, was du willst, gibt dir das Universum oft genau das, was du brauchst. Zitat Ende. Also ich persönlich finde, dass eine Partnerin oder ein Partner eine Stütze in bestimmten Lebenslagen sein kann und umgekehrt oder auch soll. Und dann hat es auch etwas, schöne Momente zu zweit zu genießen. Wie zum Beispiel die Konzerte von Frank Carter and the Rattlesnakes am 22. Februar in Berlin im Metropol, am 23. in der Live Music Hall in Köln, am 24. im Bataclan in Paris und danach geht es nach Belgien, die Niederlande und quer durch Australien und die USA. Here's the New Model Army, Reload. If I have to see another fucking Union Jack flying on the orders of the government, I'm gonna be sick. The favorite colors of the years of the slavers, taking everything and stashing it away in a pretty little Caribbean island. The company captain's children are heading uptown, all dressed to the nines for the ticking of applause. To slap each other on the backs for the campaign funds as the champagne flows with the giving of awards. While the lights grow dim all across our town, it's only debt that trickles down. Ah, behold, another smoke. Oh, New Model Army Reload aus dem neuen Album Unbroken, dem inzwischen 16. Dabei ist die Band um den Gründer, Songschreiber und Mastermind Justin Sullivan 1980 gegründet für ihre einzigartige Mischung aus Punkrock, Postpunk, Folk, Alternative Rock und allen möglichen musikalischen Subkulturen bekannt, weigert sich einem Stil anzugehören und ist alles andere als pflegeleicht, sowohl musikalisch als auch textlich und ist trotzdem erfolgreich und hat eine treue weltweite Fanbase. Die nächsten Konzerte der New Model Army sind am 27. Februar in Northampton, am 28. im niederländischen Eindhoven, am 29. Februar in Straßburg, am 1. März in Lyon, am 2. in Zürich und am 4. März in Bern. Termine in Deutschland werden in der nächsten Ausgabe von Rock the Casbah auf Byte FM abgehandelt. Hier wird jetzt eine weitere Legende abgehandelt. Die Rede ist von Jay Maskus, Mastermind von Dinosaur Jr. und Solist. Der hat mit What Do We Do Now mal wieder ein Soloalbum veröffentlicht und das ist das Titelstück. Yeah. FM. Chat mit Off to St. Pete aus dem Album Opt Out. Vor 6 Jahren veröffentlichte die Berliner Band mit dem merkwürdigen Namen ein vielgelobtes Debütalbum, das sogar ein Feature auf BBC bekam und einen umjubelten Auftritt beim South by Southwest Festival in den USA ablieferte. Nun kehrt die Band, Sänger Jonas Poppe, Chris Immler am Schlagzeug, Gitarrist Richard Murphy und Rémi Latournelle am Bass und Synthesizer mit einem Zweitwerk zurück. Auf Opt Out mischen sie skrupellos US-Surf mit griechischer Rembetika-Musik, No-Wave und orientalischen Einflüssen und fächern ihren Sound noch weiter auf. Momentan sind sie die Heilsbringer der Berliner Rockszene und stehen für verspielte Lyrics und einen in der deutschen Musiklandschaft nie dagewesenen Sound. Auch der Bandname ist ungewöhnlich. Der Name ist, so Jonas Poppe, zum einen eine Hommage an die Grand Dame der ägyptischen Musik Umm Kulthum und beziehe sich zum anderen auf einen Ort in der tunesischen Wüste. Kaum verwunderlich, dass sich die Musik der 4 Musiker nur schwer in die deutsche Poplandschaft einfügt. Bleibt abzuwarten, wie lange die Gruppe auf der Welle reiten kann, bevor sich die, besonders in Berlin, schnelllebige Szene dem nächsten Hot Shit zuwendet. So lange sollte man sie sich live anschauen, am 28. Februar im Ostpol in Dresden, am 29. Februar in Ilses Erika in Leipzig, am 1. März im Miller in München, am 2. in Berlin in Stuttgart, am 3. in Zürich, am 4. in Paris, am 6. im Buhmann und Sohn in Köln, am 7. im Feinkostlampe in Hannover, am 8. im Molotow in Hamburg und am 9. März in der Kantine am Berghain in Berlin, präsentiert von Byte FM. Hier ist eine weitere Band mit einem merkwürdigen Namen, Omni. Deren musikalische Mischung ist ein gewagter Mix aus Television, Gang of Four, Wire und ganz, ganz jungen Talking Heads. Plastic Pyramid. Are you hydrated, baby? What are you, a tall drink of water? Would you go away with me? Well, we could, but why bother? When you know, when you know, when you know, you know. right? Yeah. Yeah? Why bother? Plastic pyramid. No one cares where you've been. Unbox paradise. Save your money for another slice. Plastic pyramid. Pump it up like an engineer. Omni, Plastic Pyramid aus dem neuen Album Souvenir. Omni ist eine US-Postpunk-Band aus Atlanta. Das Trio besteht aus dem Sänger und Gitarristen Philip Frobus, dem Gitarristen und Keyboarder Frankie Broyles, ex-Deerhunter, und dem Schlagzeuger Chris Yonker. Die ersten Alben der Band Deluxe von 2016 und Multitask 2017 fuhren erste gute Kritiken ein und führten zu einem Vertrag beim Kultlabel Sub Pop. Dort erschien 2019 das dritte Werk Networker. Dieses Album enthielt wieder drahtige Gitarrenakkorde, nervöse Basslinien und rockelnde Beats und natürlich ebenfalls exzellente Kritiken. Die wohl momentan beste Post-Punk-Band der USA hat es erreicht, den schwierigen Trick zu schaffen, ein älteres, etabliertes Subgenre geschickt und effektiv in das aktuelle Musikklima zu ziehen. Souvenir ist eher nicht so ungewöhnlich, weil es eine Sammlung von Audioobjekten, ein Vorrat an musikalischen Miniaturen ist. Betrachten Sie die Platte als ein Familienfotoalbum, einen Ordner mit seltenen Spielkarten, einen Schuhkarton mit wertvollen Edelsteinen, so die Band. Hier ist eine weitere Band mit einem außergewöhnlichen Namen, Girl, geschrieben G-U-R-L. Und noch außergewöhnlicher ist, dass diese Gruppe aus dem englischen Bristol kommt. Die Kriterien für die Musik von Girl sind Billie Eilish trifft Bring Me the Horizon, Rasierklingen Bubblegum oder wenn Taylor Swift Songs für Sleep Token schreiben würde. Kurz, Girl sind Antipop, Mode, die sich als Musik ausgibt, verpackt in Diva-Refrains mit schweren Gitarren und Rockschlagzeug und Trap-Produktion. Die in Bristol ansässige Band bietet eine zynische Reflexion über Musikmarketing, indem sie einen Namen wählten, den coole Leute auf einem T-Shirt tragen würden. Sie begannen mit Neo-Soul, fanden aber bald heraus, dass sie viel härter vorgehen sollten, indem sie unverschämte Texte, stadiontaugliche Riffs, knallharte Drums und unwiderstehliche Basslines kombinierten. Boys in the 90s. From underneath your bed, I'm trying hard to hold my breath, and they're getting closer. I can feel my heartbeats in my head. Maybe I'm better off dead. Dead in the water. The cold with their daughter, wearing her makeup. Just like they taught her. I don't mean no harm. I just wanna be beautiful. Like boys used to look in the 90s. Like boys used to look in the 90s. Like boys used to look in the. Just like that child. Like Leo DiCaprio. Is it so much to ask to be fucking stunning? Like boys used to look in the 90s. Like boys used to look in the 90s. Like boys used to look in the 90s. Like boys used to look. Take me far away. Let me go. Dead Poets Society UTO aus dem aktuellen Album Fission, ihrem dritten. Mit dem die Alternative Indie Metal Rock Band aus Boston, Massachusetts quer durch Europa unterwegs ist und so ganz nebenbei dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Folgende Termine für Dead Poets Society kann ich anbieten. Morgen am 20. Februar in Mailand, am 21. im schweizerischen Baden, am 22. im Feuerwerk in München, am 24. in Wien, am 25. in Budapest, am 26. in Prag und am 28. Februar im Hole 44 in Berlin. Und dann geht es weiter nach Skandinavien. Die Tour wird fortgesetzt. Hier in Rock the Casbah auf Byte FM möchte ich noch kurz auf den 44. Todestag von Bon Scott hinweisen. Für mich der einzig wahre AC/DC-Sänger und eine der Rockstimmen überhaupt. Society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls, I've got big balls. They're such big balls, and they're dainty big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. I've got big balls, oh, I've got big balls, and they're such big balls, dirty big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls! We've got big balls! AC/DC Big Balls aus dem 76er Klassiker Dirty Deeds Done Dirt Cheap anlässlich des 44. Todestages ihres damaligen Vorsängers Bon Scott, der irgendwann am späten Abend des 18. Februar und am frühen Morgen des 19. Februar 1980 im Alter von 33 Jahren an akuter Alkoholvergiftung, so der Gerichtsmediziner, gestorben war. Er hatte vorher den Londoner Club Music Machine besucht. Wir möchten trotzdem zu besuchenden Clubs animieren, denn hier in Rock the Casbah auf BeilFM gibt es zum Abschluss noch einen verschärften Konzerttipp. Drei Finnen aus dem sehr, sehr erweiterten Dunstkreis der Leningrad Cowboys stehen für, wie sie es nennen, Motorrock Meltdown, also Hardrock, Heavy Metal und Rock'n'Roll. 2022 erschien bereits das 8. Studioalbum Viva, das laut eigener Auskunft mit einer Vielzahl von schmackhaften Melodien und rasantem Rock'n'Roll gefüllt ist. Los Bastardos Finlandeses überzeugen mit uneingeschränkter Energie und legen dabei immer die gleiche Unbekümmertheit an Mode und Gimmicks an den Tag. Los Bastardos Finlandeses sind live unterwegs. Hamburg, Hameln und Düsseldorf sind schon abgehakt. Es folgen Gigs am 20. Februar im Meißenfrei in Bremen, am 21. in der Hafenbar Tegel in Berlin, am 22. im Music Club in Schmölln, am 23. im Home of Rock in Dessau, am 24. in der Tenne im sächsischen Öderan, am 25. in der Event Hall Airport in Regensburg und am 26. Februar in Gallagher's Nest im baden-württembergischen Ettenheim. Eine gute Gelegenheit, den Motorrock Meltdown live zu erleben, am besten mit einem in Finnland gebrauten mexikanischen Lagerbier. Das war eine neue Ausgabe von Rock the Casbah auf BeilFM. Hier geht's gleich weiter mit Atmos City und Marco Pauli. Ich wünsche noch eine angemessene Restwoche. Rock the Casbah war eine Sendung von Burkhard Rausch. Bis dann. Hidden, the mind trouble, bitter, deep. Trouble likes company.